Wald, blaue See und die Berge, juhu, ja, das ist meine Welt, die mir gefällt. Immer froh ist mein Sinn und so zieh ich dahin mit den Wolken am blauen Himmelszelt. Ein kleines Edelweiß ist mir der schönste Preis, um es zu finden, scheu ich weder Schnee noch Eis. Grüner Wald, blauer See und die Berge, juhu, ja, das ist meine Welt, die mir gefällt. Hahnenschrei ist für mich die Nacht vorbei, fröhlich grüße ich den ersten Sonnenstrahl. Noch bevor die Lerche singt und sich hoch zum Himmel schwingt, wandere ich mit meinem Lied durch das Tal. Grüner Wald, blauer See und die Berge, juchi, ja, das ist meine Welt, die mir gefällt. Immer froh ist mein Sinn und so zieh ich dahin mit den Wolken am blauen Himmelszelt. Ein kleines Edelweiß ist mir der schönste Preis, um es zu finden, scheu ich weder Schnee noch Eis. Grüner Wald, blauer See und die Berge, juhu, ja, das ist meine Welt, die mir gefällt. Ja, das ist meine Welt, die mir gefällt.